Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Es ist die Ausgabe 42 und wir haben heute den 19. August. Ja, die Sommerferien sind vorbei und die Schule hat wieder begonnen. In NRW jetzt unter ganz besonderen Vorzeichen und ich möchte mal so ein bisschen da schildern, was passiert ist und wie sich das konkret auch bei uns in der Schule jetzt ausgewirkt hat. NRW hat ja den besonderen Weg beschritten, eine Maskenpflicht einzuführen, und zwar im gesamten Schulgebäude und auch Schulgelände. Andere Bundesländer sind da anders oder zumindest gibt es da Bestrebungen, das hier und da nochmal zu ändern. Ja, bei uns gibt es auf jeden Fall eine Maskenpflicht. Das bedeutet, Schüler und Schülerinnen als auch die KollegInnen müssen alle eine Maske tragen während des Unterrichtes und auch in den Pausen. So ist zumindest die Idee. Das funktioniert eigentlich auch tatsächlich ganz gut. Also die Schüler machen das schon irgendwie. Also man muss da jetzt nicht das irgendwie groß durchsetzen. Es gibt auch keine größeren Auseinandersetzungen, dass das Leute nicht machen wollen. Die vergangene Zeit hat dann schon dazu geführt, dass man sich daran gewöhnt hat, im Supermarkt muss man es auch machen und jetzt muss man es eben auch in der Schule machen. In Bus und Bahn ja sowieso, auch mittlerweile mit einem Bußgeld eventuell, wenn man es nicht macht. Und so muss das jetzt eben auch im Unterricht durchgeführt werden. Wer das nicht möchte, kriegt sofort einen Verweis, zumindest für den Tag jetzt von der Schule. Also er wird nicht runtergeschmissen, aber der muss das Schulgelände dann verlassen. Da finde ich auch ganz gut, da gibt es keine größeren Diskussionen, sondern das ist einfach so, wer das nicht akzeptiert, darf eben das Schulgelände nicht betreten. Für den Ernstfall, wenn Leute keine Maske dabei haben oder etwas, was wir jetzt nicht so unbedingt als Maske akzeptieren würden, haben wir so einen kleinen Bestand an Masken, den wir dann auch ausgeben könnten. Ansonsten sollte aber jeder eine eigene Maske mitbringen. Was ich auch schon ein wenig schwierig finde, weil es ist ja jetzt eine Verordnung, sage ich jetzt mal, und es gibt eine Schulpflicht. Und demnach sollte dann vielleicht auch der von staatlicher Seite oder von öffentlicher Seite irgendwie auch eine Versorgung mit diesen Masken sichergestellt werden. Ja, insbesondere eben auch für uns Lehrer und Lehrerinnen. Aber die Maskenpflicht ist nicht das einzige Konzept, was wir jetzt umgesetzt haben. Da gibt es noch ein paar weitere, um das Infektionsgeschehen so gering wie möglich zu halten. Und um das auch schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, das scheint vielleicht aber auch nicht so gut zu klappen. Jetzt sind ja gerade mal, eine Woche ist jetzt ungefähr her. Also eine Woche haben die Schulen jetzt wieder gestartet. Jetzt wird man vielleicht dann irgendwann auch die ersten Ausbruchsgeschehen dann betrachten können und sehen, hat es jetzt was gebracht oder hat es eben auch nichts gebracht. Neben der Maskenpflicht gibt es noch ein paar andere Änderungen. Zum Beispiel starten bei uns die einzelnen Bildungsgänge verzögert, so dass nicht alle gleichzeitig anreisen müssen, sondern da gibt es so eine halbe Stunde ein verzögerter Start, in dem der Schulbetrieb dann beginnt. Ein Großteil der Schüler kommen aus dem Metallbereich, die fangen ein bisschen eine halbe Stunde später an und die andere Hälfte fängt dann eben eine halbe Stunde eher an. Insgesamt haben wir in unserem Stundenraster auch die Pausen verkürzt, so dass es jetzt nicht unnötig lange Verweilzeiten auf dem Schulgelände gibt. Eine größere Pause, die eine halbe Stunde dauert, wurde jetzt auf eine 15-minütige Pause wieder eingedampft, was ich persönlich eigentlich auch ganz okay finde. Also man hat weiterhin eine Pause, die ist dann jetzt eben nur nicht mehr so lang wie ursprünglich. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in der Pause auch im Klassenraum zu verbleiben. Damit wird ein bisschen dann der Verkehr auf den Fluren rausgenommen, dass also alle zur gleichen Zeit da in den Gängen herumströmen. Zusätzlich haben wir bei uns die Klingel ausgeschaltet, also die hat jetzt keine Funktion mehr, sondern jeder soll so ein bisschen selber darauf achten, wann die Stunde beginnt und wann sie endet, aber man hat nicht so dieses eine Signal und dann stürmen alle irgendwie rein oder raus, sondern man kann das eben auch mit ein, zwei Minuten Versatz dann ein bisschen entspannter insgesamt gestalten. Weiterhin haben wir noch Desinfektionsmittel bei uns in den Räumen. Da kann also jeder dann, wenn er möchte, während des Unterrichts vorher, nachher sich die Hände desinfizieren. Wieder mal ein Dank an unsere Chemieabteilung, die nach einem Rezept der WHO da fleißig diese Desinfektionsmittel zubereiten. Und ja, neben dem Händewaschen ist das vielleicht auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, diese Mittel da zu benutzen. Gleichzeitig wuseln den ganzen Tag Reinigungskräfte durchs Gebäude und wischen die ganze Zeit Handläufe und Klinken ab und auch die Tische. Also da findet so eine Reinigung die ganze Zeit statt. Man merkt schon da, man bemüht sich an vielen unterschiedlichen Stellen. Eine andere Möglichkeit, die sich jetzt für uns Lehrerinnen, Lehrer, Lehrkräfte ergeben hat, ist, dass wir uns jetzt auch testen lassen können. Alle 14 Tage gibt es eine Möglichkeit, sich eben auf Coronavirus testen zu lassen, also ob man es hat, nicht auf Antikörper, also ob man es schon mal hatte, sondern nur, ob man es aktuell hat und damit Viren verteilt. Ist ein bisschen blöd organisatorisch, denn man muss so einen Zettel von der Schulleitung unterschreiben und abstempeln lassen und damit darf man dann zum Arzt gehen und ist damit dann berechtigt, da diesen Test durchzuführen. Da sind jetzt, glaube ich, aber auch schon Gespräche, ob man nicht einfach mal mit so einem Testlabor da oder zumindest für diese Probenentnahme einmal bei uns zur Schule kommt und alle Kollegen, die da gerne das machen würden, dann einmal da dieses Wattestäbchen in Mund und Nase stecken lässt. Wir haben ein recht großes Kollegium und eben auch eine Schule noch nebenan. Da kämen also sicherlich über 100 Lehrkräfte zusammen. Und wenn man das so ein bisschen organisierter gestaltet, dann könnte man da sicherlich auch noch eine größere Testabdeckung hinbekommen. So muss jetzt eben jeder entweder zu so einem Testzentrum oder eben auch zu seinem Hausarzt. Das klappt mal besser, mal weniger gut, habe ich so mitbekommen. Gibt es Kolleginnen, die kriegen da sehr zügig Termine bei ihrem Hausarzt. Es gibt aber auch welche, die da länger warten müssen. Ja, das sind, sage ich jetzt mal so, die virologischen Vorbereitungen, die wir vorgenommen haben. Zumindest die mir jetzt so spontan einfallen. Wir haben aber auch so ein bisschen weitergedacht, denn zumindest so hinter vorgehaltener Hand fragt man sich schon, also wie lange hält denn das jetzt? Ne? Also die ein oder andere Schule macht jetzt schon zu nach wenigen Tagen. Es reicht vielleicht, wenn ein Lehrer in einer Klasse das bekommt oder eben, wenn Schüler davon betroffen sind und dann kann es eben schnell auch wieder zu einer Schulschließung kommen. Fälschlicherweise häufig als Lockdown bezeichnet, den hatten wir ja nicht, höre ich aber trotzdem immer mal wieder. Aber bei uns waren es ja nur Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen, so richtig eingeschlossen wurde ja keiner. Insofern können wir aber auch nicht davon ausgehen, dass es vielleicht noch kommen mag. Deswegen haben wir uns so ein bisschen dagegen gewappnet. Zum einen haben wir Lautsprecher und Mikrofone besorgt. Also falls es dann zum Beispiel zu Klassenteilungen kommt, dass man den Raum einigermaßen gut mikrofonieren kann. Da sind so Blue Yeti Mics, nennen die sich, wurden da angeschafft. Das sind, ich glaube, in der Podcaster-Szene auch nicht ganz unbeliebte Mikrofone, die den Vorteil haben, dass man da die Charakteristik dran umschalten kann von Niere auf Kugelcharakteristik. Und damit hätte man auch die Möglichkeit, so einen gesamten Raum dann akustisch mit aufzunehmen. Und die Idee ist, falls Schüler zu Hause sind, aber gleichzeitig mitbekommen möchten, was die anderen so sagen, dann wird ein solches Mikrofon in die Mitte irgendwo auf den Tisch gestellt und alle, die um den Tisch sitzen, werden dann mit aufgenommen. Gleichzeitig gibt es so recht einfache Lautsprecher, um das Gesagte, was dann aus der Ferne in den Raum kommt, auch noch ein bisschen in den Raum abgeben zu können. Wir haben zwar Beamer, da ist die Ausgabe aber so mittelgut. Bei den Lautsprechern, da gibt es sicherlich auch noch Verbesserungspotenzial, da geht mehr. Aber es ist erstmal gut, dass man sie hat und wer weiß, wenn man sie jetzt für diesen Fall nicht benutzen kann, gibt es sicherlich noch andere Zwecke, die da sinnvoll sein könnten. Auch der ein oder andere Kollege ist eben außer Gefecht gesetzt oder zumindest in einer Risikogruppe und kann deshalb gar nicht zur Schule kommen. Und auch für die kann sowas interessant sein, wenn ein anderer Kollege dann zum Beispiel einfach dieses Mikrofon dann in den Raum stellt und die können dann aus der Ferne zugeschaltet werden. Also nicht nur Schüler, sondern eben tatsächlich ja auch Lehrkräfte können dann aus der Ferne hinzugeschaltet werden und für die ist sowas dann auch sinnvoll. Zu guter Letzt gab es nach den Ferien noch eine kleine Fortbildung. Da haben wir geschaut, gerade bei denen, die ja auch in der Zeit der Schulschließung oder in den Ferien immer noch so ein bisschen Vorbehalte haben gegen die Nutzung von unserer Oberfläche. Also wir nutzen Microsoft 365, früher mal Office 365 und darin die Plattform Teams. Also insbesondere auch die Möglichkeit, Videokonferenzen darüber abzuhalten oder verschiedene andere Module, die es da so gibt, das Hausaufgabenmodul oder Bereitstellen von Dateien, Einsammeln von Dateien. Da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Funktionen und wir hatten immer mal wieder jetzt auch schon vor den Schließungen Fortbildung angeboten. Das setzen wir jetzt fort oder haben wir fortgesetzt und da gab es dann jetzt auch nochmal 4 Veranstaltungen, die wir da gestemmt haben, um ja unsere Kollegen damit auf den Weg zu nehmen. Und ja, das Schöne ist tatsächlich an der Stelle, dass man auch jetzt viel häufiger darauf bauen kann, dass Kollegen und Kolleginnen einfach auch jetzt per Videokonferenz erreichbar sind. Dass, wenn man sich auf irgendetwas absprechen möchte, man immer davon ausgehen kann, ach ja, der hat ja so ein Setup zu Hause. Also viele haben sich da jetzt in irgendeiner Form eingerichtet. Also zumindest in dem Bereich, in dem ich jetzt unterwegs bin, der natürlich auch sehr IT-lastig ist. Und ja, an vielen Stellen ist es dann schon mal angenehmer, das ein oder andere dann doch besser von zu Hause aus zu machen, anstatt da 2 oder 3 Stunden noch in der Schule verbringen zu müssen. Das ist sicherlich keine schlechte Idee und insofern kann man da mit so einer Fortbildung ja gar nicht zu viel machen. Dazu soll es jetzt auch ein bisschen überregional noch etwas geben. Also hier in Bochum ist eine Veranstaltung, eine größere geplant, so eine Art Barcamp, was sowohl vor Ort als auch aus der Ferne stattfinden soll. Natürlich alles mit Abstandsbeschränkungen. In der Jahrhunderthalle, das ist eigentlich ein recht großer Veranstaltungsort, der, ich glaube, mehrere tausend Personen umfasst. Und in dem das dann mit ja, Wahrung der Abstandsregeln vor Ort oder eben aus der Ferne durchgeführt werden soll. Ja, bin ich mal gespannt, was da so kommen mag. Das ist eine Wochenendveranstaltung, die irgendwann, ich glaube nächste Woche irgendwann oder in 14 Tagen an einem Samstag stattfindet. Jetzt erfahre ich Freitag mehr darüber, was da jetzt eigentlich passieren soll. Da werde ich mit einem Kollegen auch nochmal erläutern, wie wir das jetzt in Teams umgesetzt haben. Leider gibt es zu der Veranstaltung noch nichts, also keine Webseite. Es gibt so ein Word-Dokument, was rumgeschickt wurde mit einem ungefähren Themenumfang, was man sich da anschauen kann. Aber da hätte ich mir jetzt irgendwie auch mehr gewünscht, was ich jetzt hier vielleicht dann schon mal anpreisen könnte. Aber wie gesagt, Webseite gibt es noch nicht, leider. Insofern kann ich da hier auch noch nichts anzeigen. Ja, das war jetzt die erste Woche mit den veränderten Bedingungen. Jetzt wieder innerhalb der Schule vor Ort, also keine Remote-Veranstaltungen. Mal schauen, wie lange es so weitergeht. Und ja, ihr bleibt auf dem Laufenden. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid symptomfrei und wascht euch immer auch fleißig die Hände. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und ich sag mal, bis dahin und tschüss.